doch du bist nicht da. Noch ein weiteres Jahr. Ich geh lang schon ganz alleine, reck die Hand nach dir, doch du bist nicht nah. Ein weiteres Jahr, vereinend alles verlor, was einst war sein. Noch ein weiteres Jahr, vereinend, in dem er schon war, für sich allein. Und ich bete schon so lange, dass meine Angst werde. Verlor, was einst war sein. Noch ein weiteres Jahr für einen, dem er schon war, für sich allein. Und ich weine schon so lange, so voller Schmerz ist jedes.